Was geht's mit dem Haushalt? Wir Babyboomer kommen bald. Wir sind nicht gerade sehr begehrt, aber niemand weiß, wie man uns abwehrt. Wir setzen euch den Wohlstand weg. Mit uns kommt ihr nicht mehr vom Fleck. Wir sind nun mal die große Masse, der Albtraum jeder Rentenkasse. Und ihr schlaft schon schlecht. Jede Lösung wäre recht. Das ganze Land ein Seniorenheim. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Wir brauchen neue Ruhezonen, Pfleger auch aus allen Nationen. Treppen werden abgeschafft, Zuwiderhandlung streng bestraft. Und ihr schlaft schon schlecht. Jede Lösung wäre recht. Das ganze Land ein Seniorenheim. Wir werden alt, wir werden alt, wir werden alt, wir werden alt. La la la la la la la la la la la la la la la la. Die Jungen meckern, wollen nicht sagen, doch wir gewinnen alle Wahlen. Steht bevor der große Sieg in unserer Rentnerrepublik.